Kapitel 17 Im Dienst der Erzbarone. Seit dem Vorfall in der Arena waren nun gut 2 Monate vergangen und die Lage hat sich weiter zugespitzt. Eines Abends sah ich mit einigen Butlern, die ebenfalls am Platz oberhalb der Arena wohnten, am Lagerfeuer und aß etwas Fleischwanzen-Ragout. Neben mir saßen der freundliche alte Guy, der sich oft etwas um die neuen Butler im Lager kümmerte, und der wichtigtuerische, aber nicht sonderlich intelligente Lena. Auf der anderen Seite des Feuers saß Dusty, der Freund des Novizen Melvin, und starrte missmutig in die Flammen. Ihm gefiel es im alten Lager gar nicht und er bereute es inzwischen. Damals nicht mit seinem Kumpel ins Sektenlager gegangen zu sein. »Hey, Leute«, ergriff einer der Butler das Wort. Ich verdrehte die Augen, denn ich ahnte, was jetzt kommen würde. Bei dem Butler handelte es sich um Matt. Die schlimmste Nervensäge, die ich je getroffen hatte. Ich fragte mich oft, wie er hier drin überlebt hatte. Wahrscheinlich hatten ihn die Leute aus Mitleid leben lassen. Doch wurde er oft verprügelt. Wollen wir nicht das alte Lager übernehmen? Wird bestimmt nicht einfach. Aber wir sind ja zu sechst, also einer mehr als die Erzbarone. Die Gardisten werden es gar nicht erst wagen, uns anzugreifen. Ich werde mir einen Plan ausdenken. Halt die Klappe, erwiderte Herrick genervt, der etwas abseits saß und einen Stein nach Matt warf. Herrick machte gerne einen auf harten Kerl und behauptete, in der Barriere zu sein, weil er in einer Nacht 12 Menschen umgebracht hatte. War jedoch in Wahrheit ein ziemliches Weichei, das vor den Gardisten jedes Mal den Schwanz einzog. Matt war dem Stein unterdessen ausgewichen und hatte sich neben mich gesetzt. »Hey, warum haben sie dich hier eigentlich reingeworfen? Hast du auch so ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne.« Ich antwortete nicht. Auch ich war von Matt genervt. »Lass dich von mir nicht stören. Ich bleib einfach bei dir. Keine Sorge, ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt. Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ich hatte noch nie einen großen Bruder. Auch keinen kleinen. Meine Eltern wollten mich nicht behalten. Ich bin mir sicher, das fiel ihnen nicht leicht.« »Bestimmt nicht«, erwiderte ich sarkastisch. »Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner«, plapperte Matt weiter. »Aber jemand wie du würde sich ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja herum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben.« Nach einer kurzen Pause fuhr er mit einem anderen Thema fort. »Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig, mich zu verprügeln. Fiese Typen aus dem neuen Lager. Richtige Brutalos. Ich werde ihnen beim nächsten Mal gleich sagen, dass sie es in Zukunft mit dir zu tun kriegen. Das wird sie sicher abschrecken. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich es 2-mal überlegen.« »Wo kommst du eigentlich her?« fragte er nach einer kurzen Pause. »Du freust dich sicher auch so, dass du jetzt endlich mal jemanden gefunden hast, der dich versteht. Ich komme aus Korinis. Warst du schon einmal dort?« »Ja, ist ja eigentlich auch egal. Aber willst du mir nicht eigentlich etwas zu essen geben?« »Ich bin ja quasi dein Gast und Gästen gibt man immer etwas zu essen. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Die hatten mich echt gern. Die haben mich jeden Tag besucht.« Ein Fußtritt beförderte Matt zu Boden. »Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das?« fragte Matt weinerlich. Ich schlag dich gleich nochmal. Ich steh auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich blickte auf. Alberto, was willst du denn hier? Fragte ich den Schatten, der sich über Matt aufgebaut hatte. Raven will dich sehen. Was will der denn? Keine Ahnung. Glaubst du, er sagt mir das? Ich seufzte und erhob mich. Ich komm ja schon. Ah, da bist du ja. Hat ja auch lange genug gedauert. Ist Albertos Schuld. Ich bin sofort gekommen. Das interessiert mich einen Scheiß. Raven erhob sich von dem Stuhl an der großen Tafel in Gomez Thronsaal. Die Erzbarone waren gerade bei einer Art Orgie, bei der Raven jedoch nur gelangweilt zuschaute. Ich folgte ihm nach draußen auf dem Burghof. Es war ein schöner, kühler Abend. Das bemerkte auch Raven, der nun langsam über den Hof schlenderte, während ich ihm folgte. Wunderbarer Abend, nicht? Ich nickte, doch wartete ich gespannt darauf, was Raven um diese Uhrzeit von mir wollte. Ich bezweifelte, dass er mir nur hatte sagen wollen, was für ein schöner Abend es war. Ich liebe den Mond, erklärte Raven, der nun in den klaren Nachthimmel zu der großen, hellen Scheibe hinaufschaute. Überhaupt bin ich eher ein Nachtmensch. Sieh mal, das Sternbild des Ochsen und das des Kriegers liegen ungewöhnlich nahe beieinander. Ich blickte in den Himmel. In der Tat. Doch, die beiden Sternbilder lagen sehr dicht beieinander. Es heißt, das ist eine ungewöhnliche Konstellation, die nur alle 1000 Jahre auftritt, fuhr Raven fort. Mit Verlaub, das ist sehr interessant, aber du wolltest mich doch wohl kaum deshalb sprechen, oder? Oh nein, natürlich nicht. Die Erzbarone haben einen Auftrag für dich. Einen Auftrag? Natürlich hatte ich mir das schon gedacht, aber es war doch recht ungewöhnlich, wenn die Erzbarone Aufträge persönlich erteilen. Vor allem zu dieser Uhrzeit. Nachtmensch hin oder her. Ja, Diego hat dich empfohlen. Und wenn deine Beziehungen so gut sind, wie du bei deiner Aufnahme behauptet hast, sollte das kein Problem für dich sein. Raven blieb stehen und wandte sich zu mir um. Natürlich sind sie nicht so gut, wie du behauptet hast. Aber sie sind gut und das sollte reichen. Raven lachte. Es war ein kaltes, freudloses Lachen. Haha, ist schon gut. Zurück zu deinem Auftrag. Wie du weißt, ist das Verhältnis zum neuen Lager dieser Tage nicht das Beste. Ich nickte. Worauf wollte er hinaus? Wir sind zahlenmäßig überlegen, aber Lee ist ein guter Stratege. Außerdem wäre ein Kampf so oder so verlustreich. Was soll ich dagegen machen? Ein paar Banditen und Söldner meucheln, damit ihre Zahl abnimmt? Natürlich nicht. Was wir brauchen, sind Verbündete. Mir ging ein Licht auf. Die Sekte. Genau. Bis jetzt sind sie neutral, aber du wirst dafür sorgen, dass sich das ändert. Ich verstehe. Nur, wie soll ich es schaffen, dass sie uns unterstützen, wenn es zum Krieg kommt? Die Bruderschaft plant eine große Anrufung des Schläfers. Wie ich hörte, haben sie noch einige Probleme. Ich denke, du solltest ihnen bei der Anrufung helfen. Sie ist ihnen sehr wichtig. Schon seit Monaten konzentrieren sie sich auf nichts anderes. Aber es gibt doch gar keinen Schläfer. Was bedeutet, dass bei der Anrufung überhaupt nichts passieren wird? Na und? Fragte Raven. Umso besser. Wenn sie vom Glauben abfallen, werden sie das Lager wechseln. Und wem glaubst du, werden sie sich anschließen? Dem Lager, das ihnen geholfen hat, indem sie Mitglieder rekrutierten und Minecrawler jagen konnten und das eine geordnete Struktur mit klarem Rangsystem hat, wie das ihre? Oder dem, in dem sie nur verhöhnt wurden und welches nur ein untergeordneter Haufen von Banditen und Ähnlichem ist. Ich verstehe. Dann werde ich mich gleich morgen auf den Weg in den Sumpf machen, sagte ich. Auch wenn ich beim Gedanken an die Mücken lieber zu Hause geblieben wäre. Sehr gut, sehr gut. Ich wünsche, regelmäßig über die Fortschritte informiert zu werden. Und wenn ich sage, dann meine ich auch ich. Soll das heißen, Gomez weiß nichts von meinem Auftrag? Gomez weiß, was er wissen muss, erklärte Raven mit einem Ton und einer Miene, die deutlich machten, dass er das Gespräch damit für beendet hielt. Ich beließ es dabei und wollte mich gerade auf den Weg zu meiner Hütte machen, als jemand nach mir rief. Ich drehte mich um. Die Stimme war vom Magertempel gekommen, in dessen Eingang ich nun Milton entdeckte. »Was machst du denn noch hier?«, fragte ich meinen Freund. Zur Antwort hielt der junge Feuermagier mit missmutigem Blick einen Besen in die Höhe. »Die Magier haben mich mal wieder zum Fegen verdonnert.« »Oh, tut mir leid.« Milton winkte ab. »Ich bin es gewohnt, wie ein Novize behandelt zu werden. Aber sag mal, was wollte Raven denn von dir?« Er hat mir den Auftrag gegeben, der Sekte bei ihrer Anrufung zu helfen. Er hofft, dass sie uns dann in einem möglichen Krieg unterstützen. Keine dumme Idee von ihm, meinte Milton. Auch wenn ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Da bist du nicht allein, erwiderte ich. Hör mal, wenn du bei ihnen schon bei ihrer Anrufung hilfst, könntest du dann nicht auch versuchen herauszufinden, was es mit all dem auf sich hat? Ich denke, die Anrufung könnte vielleicht Antworten mit sich bringen. Was soll es mit all dem schon auf sich haben? Fragte ich. Du hättest auch Visionen, wenn du dich die ganze Zeit mit Sumpfkraut zukiffen würdest. Ich dachte eher an ihre Magie, erklärte Milton. Wieso? Was ist mit der? Na, die muss doch irgendwo herkommen. Alle uns bekannten Sprüche stammen von einem der drei arkanen Zweige. Es gibt drei Arten von Magie, musst du wissen. Die Magie der Herrschaft oder Feuermagie, die wir Innos zuschreiben, die Wandlungs- oder Wassermagie, die von Adanos kommt, und die Belia-geweihte Dunkel- und Erdmagie. Verschon mich bitte mit deinem Fachgeschwafel. Ich hab eh nicht vor, Magier zu werden. Nun, der springende Punkt ist, dass wir es hier nicht direkt mit einem dieser Magierichtungen zu tun haben, aber... Soll das heißen, es muss noch einen vierten Gott geben? Fragte ich ungläubig. Nein, nein, hör mir doch erst richtig zu. Es ist nämlich so, dass viele Zauber stark an die Wald- oder Naturmagie erinnern, wie sie von den Druiden benutzt wird. Diese Magie ist ein Ableger der Wandlungsmagie. Ich sagte doch, kein Fachgeschwafel. Ist ja schon gut. Andere Zauber haben Aspekte der Herrschaft, Verzeihung. Der Innos-Magie. Und dieser Angstzauber, ich glaube, von so etwas habe ich schon mal gelesen. Doch, Schwarzmagier Mustafa war in diesem Punkt sehr bewandert. Seine Fähigkeiten hätten, was das Wirken eines kollektiven Angstzaubers betraf, wenn mich nicht alles täuscht, beinahe die Schlacht von Morasul zugunsten der Varantina entschieden. Diese Geschichtsstunde mag ja ganz interessant sein, aber ehrlich gesagt habe ich nur die Hälfte verstanden. Und ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus willst. Darauf, dass die sogenannte Magie des Schläfers eine Mischung der drei Magierichtungen darstellt, die verschiedene Aspekte vereint. Aha. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass die Magie nicht direkt von einem Gott kommt, aber sie muss doch eine mächtige Quelle haben, da einige Zauber doch in veränderter Form auftreten. Diese Pyrokinese beispielsweise... Kommt mir wie eine Mischung aus Herrschafts- und Wandlungsma... Ach, vergiss das. Ich frage mich nur, welche Quelle es ist, von der die Bruderschaft ihre Magie bezieht. Nur bin ich kein Magier und werde ganz sicher nicht herausfinden können, woher diese Magie kommt. Wer weiß? Die Mitglieder der Bruderschaft sind keine Magier. Ihnen wird das wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die Quelle ihrer Magie bei der großen Anrufung offenbart. Also gut, wenn ich wirklich etwas herausfinden sollte, dann gebe ich dir Bescheid. Aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Ich danke dir, sagte Milton erfreut. Ach ja, und ich würde mich in der Sache an Lester wenden. Nichts anderes hatte ich vor. Gute Nacht. Gute Nacht.